Mein Faust. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Paul Valéry. Aus dem Französischen von Ernst Wilhelm Eschmann. Mein Faust. Eine moderne Variation über ein altes Thema, von dem Goethe auch nur eine Variante schuf, wenn auch die am besten gelungene. Eine neue Figur lernen wir gleich kennen, die nötig ist, weil der Faust von Valéry jetzt nicht mehr selber schreibt. Also eine Art Sekretärin. Ja, ja, das kleine Fräulein, das da lacht. Genug, Fräulein Lust. Schlussendlich. Hier wird nicht gelacht. Wenn Sie wüssten, was Lachen bedeutet, ja, können Sie denn nicht hören? Das wird ja unerträglich. Oder lachen Sie doch draußen im Garten weiter. Verzeihung, Meister. Worüber lachen Sie eigentlich? Ach, nur eine Idee. Übrigens müssen Sie nicht glauben, dass mir dieses Lachen Spaß macht. Es tut richtig weh. Also mich langweilt es jedenfalls. Und ich verliere meine Zeit damit abzuwarten, bis Ihr Vorrat an kraftvoller Naivität sich erschöpft zu haben beliebt. Verzeihung, Meister. Aber es ist ein bisschen Ihre Schuld. Ich weiß jetzt nämlich zu gut, was Lachen ist. Gestern diktierten Sie, wie das Lachen eine Weigerung zu denken ist und dass die Seele sich durch das Lachen von einer Vorstellung befreit, die ihr unmöglich oder unter der Würde ihrer Aufgabe erscheint. So wie der Magen sich von dem entlastet, wofür er nicht mehr gern die Verantwortung tragen möchte. Und zwar durch denselben Vorgang einer plumpen Zuckung. Ja, und stimmt das nicht? Und ist es nicht sehr bemerkenswert, dass die Seele und der Magen gleicherweise auf brutale Gewalt zurückgreifen, um etwas abzuweisen? Übrigens, so als plumpe Zuckung ist das gar nicht übel. Sie zeigen da recht hübsche Zähne, Fräulein. Und dieses schön bewegte und erregte Rückwerfen Ihres Halses könnte wohl einen jener Stillstände des Denkens hervorrufen, die recht weit führen. Hüten Sie sich vor dem ersten Besten so zu lachen. Sind Sie nun aufgelegt, mir ein wenig Arbeit zu gewähren? Mhm. Ausgezeichnet. Wo waren wir stehen geblieben? Meinen Sie Ihre Memoiren oder die Abhandlung? Ich habe Ihnen doch gestern erst erklärt, dass ich beides zu einem einzigen Werk zusammenziehen will. Ich habe Sie wohl nicht verstanden. Na, manchmal schwingt sich Ihr Geist so heftig empor, dass ich... Liebes Kind, Sie sind nicht hier, um zu verstehen. Sie sind hier, um mein Diktat aufzunehmen und mir wieder vorzulesen, was ich Ihnen diktiert habe und außerdem für einen zerstreut hingeworfenen Blick nicht unangenehm zu sein. Verstanden? Da ich nicht hier bin, um zu verstehen... Verstehen Sie, was ich Ihnen sage und befassen Sie sich nicht damit zu verstehen, was ich Ihnen diktiere. Ist das klar? Bitte noch einmal den Anfang. Diesmal habe ich's. Die Denkwürdigkeit meiner selbst von Professor Dr. Faustus, Mitglied der Akademie für Tote Wissenschaften und so weiter, hält zahlreiche geachteter literarischer Werke... Und der Titel ist gut. Fügen Sie hinzu, dichterischer und musikalischer Werke. Und sehr geachteter statt geachteter. Sehr bitte geachteter. Weiter. Man hat so viel über mich geschrieben, dass ich nicht mehr weiß, wer ich bin. Schon die Werke, deren Bekanntschaft ich gemacht habe, genügen, um mir von meinem eigenen Schicksalslauf eine unerhört reiche und vielfältige Vorstellung zu verschaffen. So kann ich bereits für Ort und Zeit meiner Geburt frei zwischen mehreren Jahrhunderten wählen. Ebenso kann ich aufrichtigen Herzens zweifeln, ob ich eigentlich verheiratet war oder nicht, ob einmal oder öfter und ob das Benehmen meiner Frau dem Üblichen entsprach. Verzeihung, Meister, das klingt ein wenig doppeldeutig. Wie sich das für mich gehört. Übrigens ist das Übliche ja das, was man von einem Benehmen verlangt. Dem Üblichen entsprach oder mehr der Natur. Das Gleiche gilt von meinen Sitten, über die man sich alles Mögliche erzählen mag und auch muss, weil ich ein berühmter Mann bin. Stimmt das? Aber gewiss. Das sind die Facetten des Ruhms. Weiter. So verschmilzt mein Leben, wie ich es selbst erinnere, mit all den Leben, die man mir zugeschrieben hat. Aber darauf kommt es nicht an, all das bin eben ich. Ach, wunderbar. zu sagen, dass Sie sind. Und dass eben Sie es sind. Was wissen Sie darüber? Weiter? Aber darauf kommt es nicht an, all das bin eben ich. Und die Vergangenheit ist nur ein Glaube und ich fühle mich ebenso fähig, die Abenteuer erlebt zu haben, die mein Gedächtnis mir heraufbringt, wie diejenigen, die meine Biografen mir so großzügig gewähren. Jedoch. Jedoch? Das ist alles. Wir hörten dort auf, wenn man hereinkam, um sie an das große Galadini beim Geistminister zu erinnern. Sie mussten ihr schönes Kostüm anziehen. Mit dem Degen, den Bändern, den Federn und Ordenssternen. Ach, sie sahen wirklich prachtvoll aus. Ein wahrer Fürst der Ideen. Tja. Wenn man denkt, dass diese Ideen Frauen sind. Sagen Sie mal, Fräuleinchen, finden Sie nicht, dass das alles reichlich abstrakt ist? Soll ich Ihnen die Wahrheit sagen? Ich überlasse Ihnen die Wahl der Lüge, die Ihnen am würdigsten erscheinen wird, die Wahrheit zu sein. Ach, Meister, ich habe nicht so viel Geist, um wählen zu können. Ich muss Ihnen gestehen, dass ich gar nicht darauf höre, was ich Ihnen wieder vorlese. Und während Sie mir diktieren, denke ich beim Schreiben immer an etwas anderes. Was? Ich kann mich also nicht auf Sie verlassen. Im Gegenteil, Meister. Wenn ich an das dichte, was Sie mir diktieren, dann würde ich nur schlechter schreiben. Vielleicht würde es mir sogar passieren, etwas von mir in Ihren schönen Stil zu mischen. Das würde sich vielleicht ebenso gut machen. Kleine Güsse frischen Wassers in meinen trockenen Sand. Und was fällt Ihnen nun so zum Beispiel ein? Oh, Albernheiten, natürlich, was gerade so kommt. Manchmal indiskrete Fragen. Man kann Ihnen nicht nahe sein, ohne sich Gedanken über vieles zu machen. Erzählen Sie ein wenig. Nein. Doch, es muss sein. Ich brauche die Gewissheit eines vollkommenen Vertrauens zwischen uns. Ich möchte ein Fräulein aus Kristall als Sekretärin haben. So? Ein hübscher Titel. Das Fräulein aus Kristall. Außerdem auch ein schöner Name. Lust von Kristall. Die Gräfin von Kristall. Also verdienen Sie sich diesen Titel? Werden Sie durchsichtig? Wenn es sein muss, Meister, ist es wirklich wahr, dass Sie Umgang gehabt haben mit... Dem Teufel, aber natürlich. Wie alle Welt. Kennen Sie jemanden, der keine speziellen Beziehungen zu ihm gehabt hat? Unmöglich. Wie sollte man es anstellen, dem zu entgehen? Man müsste nicht mehr denken, nicht mehr träumen, nicht mehr fühlen. Haben Sie ihn wirklich gesehen, so wie man richtig sieht? Wie ist er? Er ist, was man will. Alles. Alles, was man will oder was man wollen möchte, kann immer gerade er sein. Oh, Sie geben mir immer noch keine Antwort, Meister, nur geistvolle Erwiderung. Er wandelt sich in viele Dinge, wo ein paar gute Augen ihn ohne weiteres erkennen können. Denken Sie an gestern. Als es nach dem Platzregen so lau und sanft wurde. Ja, das war er. Die kleine sonnenbeschienene Bank, die zu allem einlud. War seine zierlich vergoldete, unter streichelnden Blättern versteckte Bank an Schmachten und Sehnen nur in Aussicht stellen kann. Ist er. Ein gewisser Geschmack von Walderdbeeren, ne? Die noch viel mächtigere Erinnerung an diesen Geschmack ist er wiederum. Und auch Sie sind es, Lust. Zum Verderben des Vorübergehenden, der sich nach Ihnen umdreht und Ihrem Gang nachschnuppert. Sie selbst sind er. Nein, Meister. All das ist Literatur. Das ist nicht er. Literatur. Ach, leider ist die Literatur durchaus nicht einmal er. Nur allzu oft hat sie weder etwas von seiner Tiefe noch von dem, was man seinen Charme nennen könnte. Was gibt's? Herr Professor, da ist ein Herr. Hat er denn nicht seinen Namen genannt? Er hat gesagt, dass er ein Freund von Herrn Professor sei. Er ist ein bisschen sehr groß und ein bisschen sehr mager. Seinen Namen habe ich nicht recht verstanden. Er spricht mit einem komischen Akzent. So... ausländisch. Schon gut. Er soll heraufkommen. Erwarten Sie mich bitte im Laboratorium, Fräulein, wo übrigens etwas Reinlichkeit und ein wenig Ordnung nicht schaden können. Ich gehe schon, Meister. Das ist er. Musik. Satan. Und du kommst durch die Tür? Das kleine Besteck da ist recht neugierig auf den Teufel. Ach, und so zivil gekleidet. Hätte ich lieber mit Hörnern und Feuerrot kommen sollen, mit gezackten Flügeln, Klauen und Schwanz? Wie gut du riechst. Ja, eine gewisse Veränderung in der Grundsubstanz des klassischen Schwefels und ich ströme den schönsten Blumenduft aus. Na, was soll mit dieser jungen Dame geschehen? Sachte, es geht durchaus nicht darum, mein neues Gretchen zu entblättern. Ja, du hast sie durchsichtig gewünscht. Ach, Unsinn. Du hörst alles, was man sagt, aber ich habe schon oft bemerkt, dass du völlig verkehrt verstehst, weil du voller vorgefasster Meinungen bist. Ja, ich hoffe auch, dass sich diese Art Abenteuer erschöpft hat. Wir sind wohl beide nicht mehr so recht darauf bedacht, weder du noch ich, jeder aus seinen Gründen, eine zusätzliche Verjüngung mit einer ergänzenden Jungfräulichkeit zu koppeln. Obgleich, man könnte immerhin daran denken. Ich denke immer an alles. Na, nur sag schon, was du willst, nachdem du mich einmal gerufen hast. Ich? Ja, du. In der letzten Woche, seitdem dieses durchsichtige Fräulein bei dir ist, hast du 3200 Mal an deinen alten Diener gedacht. Von sehr weitem hörte ich den Widerhall deiner Ideen über mich brausen. Aber ich konnte nicht unterscheiden, warum und wozu. Dennoch habe ich in diesem geistigen Chaos 3200 Mal einen gewissen Wunsch oder auch ein Bedürfnis, mich zu sehen, gespürt. Welcher Wunsch oder welches Bedürfnis in verworrener Verbindung mit dem in Frage stehenden Fräulein Lust stand. Auch ich habe Ohren, Boxohren natürlich, aber spitz. Ja, du magst recht haben, ich plane etwas. Liebesgeschichten kommen jedoch nicht in Frage. Denn was Lust angeht, sind meine Absichten schlicht und beinahe rein zu nennen. Vor allem keine Liebe. Ich weiß nur allzu gut, wie all das in Ruinen, in Abscheu, in Katastrophen ausläuft. Die Kälte und der Hass sind es, oder der Tod, die am Ende dieser Spiele von Herz und Sinnen stehen und den Entzückungen die Schlussrechnung schreiben. Ich möchte nichts als eine sanfte Anwesenheit in der Nähe meines Denkens. Einen intelligenten und wirksamen Beistand, denn sie soll ja arbeiten. Ja, unter dir. Walte deine Geschmacklosigkeiten für dich. Du bist nur ein Geist und kein Geist hat jemals Geist gehabt. Sein es nicht haben. Ich möchte jemanden um mich, der in seiner Fröhlichkeit verhältnismäßig ernsthaft ist. Und verhältnismäßig fröhlich in ernsthaften Dingen, verhältnismäßig zärtlich in der Arbeit und verhältnismäßig fleißig in... In allem Zärtlichen, ja. Ja, das solltest du in eine Anzeige setzen. Aber ich glaube, dass ich sie behalten werde. Und ich glaube, dass das, was du da behältst, dich hält. Aber nach allem sehe ich immer noch nicht, was du von mir willst. Du bist kein Tätigkeitsfeld mehr für mich. Unsere Konten sind geregelt. Und was die verhältnismäßig fröhliche und so weiter Person anbetrifft, so wird sie schon von alleine da anlangen, wohin sie gehört. Im Laufschritt sogar. Also? Du kannst mir da in einer Sache beistehen. Natürlich. An mich denkt man niemals unegoistisch. Aber das ist das traurige Los aller wirklich Mächtigen. Man hält uns für Angestellte, spezialisiert für schwierige Angelegenheiten, die übernatürliche Gaben erfordern. Die Heiligen ruft man an, den Teufel zitiert man. Der Unterschied ist nicht so wichtig. Wenn die Leute sich nur gut aus der Affäre ziehen, beunruhigen sie sich nicht darüber, ob die Hilfe ihnen von oben kommt oder ziemlich von unten. Ja, was willst du? Der Mensch steht nun einmal in der Mitte. Ich möchte deine Hilfe haben, aber auch dir vielleicht einen gewissen Dienst leisten. Mir? Ja, hör zu. Ich kann dir nicht verhehlen, dass du in der Welt nicht mehr die große Stellung von früher hast. Meinst du? Ja, bestimmt. Oh, ich rede nicht vom Umsatz deiner Geschäfte und nicht einmal vom Reingewinn. Aber was den Kredit, das Ansehen, die Ehre anbelangt. Ja, möglich, möglich. Du erregst keine Furcht mehr. Die Hölle erscheint jetzt höchstens im letzten Akt. Der Geist der heutigen Menschheit ist nicht mehr von dir besessen. Gewiss, hier und da gibt es noch kleine Gruppen von Liebhabern und zurückgebliebenen Völkerschaften, aber deine Methoden sind überaltert. Deine Experimentalphysik ist lächerlich. Ach, willst du mich vielleicht verjüngen? Tja, warum nicht? Jeder zu seiner Zeit. Versucher! Wir werden unsere Plätze tauschen. Das ist doch stark. Du wagst zu behaupten, dass ich dich nötig haben könnte? Ich weiß schon, was ich sage. Du wehst in der Ewigkeit, mein lieber Teufel, und bist nur ein Geist. Darum hast du kein Denkvermögen. Du verstehst weder zu zweifeln noch zu forschen. Du kommst nicht einmal auf die Vermutung, dass es auf der Welt noch andere Dinge gibt als Gut und Böse. Du könntest wohl jemanden brauchen, der für dich denkt und überlegt. Ein reiner Geist, selbst ein unreiner, ist dazu außerstande. Du machst mich ganz nachdenklich. Du bist ein merkwürdiger Kerl. Ich habe sehr wenige gekannt, die sich so wie du außerhalb des Spieles halten wollten und konnten. Milliarden von Seelen habe ich in den Krallen gehabt. Und einerlei, ob sie sich wieder losrissen oder haften blieben, immer fiel mir auf, wie gering in dieser ungeheuren Menge die Zahl der Wesen war, die wirklich nicht ihresgleichen hatten. Ich habe 10.000 Cäsars gesehen, nicht minder genial als Gaius Julius, und Sophoklesse, Archimedesse, Platonen, Konfuziusse, Praxitelesse im Überfluss. Von den Schönheiten, die sich ohne Rivalinnen glaubten, den Virtuosen erster Größe, den ungewöhnlichen Einsiedlern und all den Machern erhabener Dinge spreche ich gar nicht erst. Du wirst es, wie komisch das ist, eine Masse solch einzigartiger Wesen zu sehen, die wie die Bienen aneinander kleben. Es gehört zu den hübschesten Anblicken bei mir da unten. Jeder hatte sich für den einzigen seines Ranges gehalten und gewisslich alles getan, um niemand Ähnlichen an Talent, Anmut, Brutalität oder Tiefe zu haben. Ich brauche da unten nur zwei Genies derselben Art zusammenzubringen, um alle ehrgeizigen großen Stils in ewiger Verzweiflung sieden zu lassen. Auch der Glanz des Diamanten würde euch nicht heller erscheinen als der des Glases, wenn diese Stückchen zweimal gekochter Kohle den Strand der See pflasterten. Oder wenn ihr, wie ich, die Eingeweide der alten Vulkane kenntet. Wenn man Bescheid wüsste um den Überfluss, in dem das Allerseltenste existiert, oder über die Masse von Leuten ersten Ranges seit Jahrtausenden, würde der Diamant des Hochmuts auf Null sinken. Doch du... Du interessierst mich. Dein Fall ist vielleicht etwas Besonderes. Also ich atme auf. Wirklich. Weder Himmel noch Hölle konnten dich zurückhalten. Man könnte sagen, dass du unterschiedslos den Honig ihrer Versprechungen wie die Galle ihrer Flüche ausgestoßen hast. Darum bringst du, was sehr erstaunlich ist, selbst mich zum Staunen. Vernimm. Ich möchte ein großes Werk unternehmen. Ein Buch. Also du willst als Schriftsteller enden. Wie irgendein simpler General oder Diktator. Muss doch sehr schwer sein, seine Tinte zu verhalten. Schreibe ich etwa? Ja, davon soll mich mein großes Werk ein für alle Mal erlösen. Ach, und mich hältst du wohl für eine passende Schlussvignette. Das ist keine schlechte Idee. Doch ich brauche Lust und vor allem dich. Ich möchte euch beide, mit Hilfe deiner Macht natürlich, an einige Orte unserer Welt führen, wo ich den klassischen Teufel deiner Art gerne mal sehe. Ich kann dir nicht verbergen, dass du recht aus der Mode erscheinst. Offenbar begreifst du die erschreckende Neuheit dieser Epoche des Menschen gar nicht. Ach, der Mensch bleibt immer dasselbe und ich auch. Ich halte durch. Du hältst nur einen geschichtlichen Irrtum durch. Du müsstest das umso mehr fühlen, als du ja selbst nur ein Produkt der Überlieferung bist. Ach, jetzt erklärst du mich gar für einen Mythos. Ich nehme dich als das, was zu werden du im Begriff bist. Und das im gleichen Augenblick, wo du mich um einen Dienst bittest. Oh, oh, typischer Mensch, du. Ihr seid doch ewig gleich, wenn auch nicht immer dieselben. Versteh doch, dass ich dir helfen will und dir darum zunächst begreiflich machen möchte, wie sehr deine eigene Stellung von der ungeheuren Wandlung betroffen wird, von der ich dir erzähle. Geh. Die Bewohner dieser Erde streifen von Tag zu Tag mehr diesen ewig gleichen Menschen ab, hinter dem du seit dem unglücklichen Adam her bist. Du bist ganz auf die Aufgabe eingestellt, Generation nach Generation dieses alten Typus Kreatur zu täuschen und zu verderben und übst deinen Beruf. Verzeihung bitte, meine Kunst. Ja, deine Kunst. Nach einer recht erfolgreichen Routine aus. Bis jetzt erfolgreichen. Dabei wendest du eine ganz primitive Wissenschaft vom Herzen an. Von einer geradezu engelhaften Einfalt, die von einigen amüsanten physischen Kunststücken im Grunde immer denselben mehr ausgeschmückt als unterstützt wird. Ach, ich... Warte! Lass es dir doch sagen. Während du so in deiner trägen Ewigkeit auf deinem Verfahren aus dem Jahre 1 verweilst, ist der von dir selbst entdummte Geist des Menschen dahin gelangt, sich an die Untergründe der Schöpfung heranzumachen. Und sie beginnen schon tastend an die Gesetze des Lebens selbst zu rühren. Weiter. Nichts von dem, was sie auf diese Weise entdecken, ähnelt irgendwie den Dingen, die man sich ehedem einbildete. Es bleibt nichts von den Wahrheiten, noch selbst von den Fabeln, die ihnen aus jenen frühen Zeiten überkommen sind. Schrecklich. Ja, sieh an. Du wirst bewegt. Ich begrüße diese Empfindung. Denn meine Absicht ist ja, dich alles von sehr nahe betrachten zu lassen. Ja, ja, mit dem Fräulein zusammen. Ne, gewiss. Ich möchte beobachten und sie soll die Ergebnisse für mein großes Werk sammeln, wie der Teufel auf all die Reizungen reagiert, die ein Besuch der neuen Zeit in seinem höllischen Geist hervorrufen muss. Bedenke, Satan, bedenke, dass diese ungeheuerliche Verwandlung dich selbst treffen kann in deiner eigenen gefürchteten Person. Das Schicksal des Bösen selbst steht auf dem Spiel. Weißt du, dass vielleicht das Ende der Seele nahe ist? Diese Seele, die sich jedem auferlegte als das allmächtige Gefühl eines unvergleichlichen und unzerstörbaren Kleinods, eines unerschöpflichen Verlangens, wie einer unerschöpflichen Fähigkeit, sich zu freuen, zu leiden und ein Ich zu sein. Diese Seele, die nichts aufzuklären vermochte, sie ist heute ein herabgesetzter Wert. Das Individuum stirbt. Es ertrinkt in der Zahl. Laster und Tugend sind nur noch unmerkliche Abweichungen, die in der Masse dessen aufgehen, was man sich Menschenmaterial zu nennen gewöhnt hat. Der Tod aber ist nur noch eine der statistischen Eigenschaften dieser grauenhaften, lebenden Materie, in der er seine Würde und seine klassische Bedeutsamkeit verliert. Und die Unsterblichkeit der Seele folgt notwendig diesem Schicksal des Todes, der sie umgrenzte und ihr den Sinn und den unermessenen Wert gab. Furchtbare Dinge, sagst du. Nur was vorgeht. Es war notwendig, dich über das, was ist, aufzuklären, um dich vollends zu verführen. Vollende, denn? Und nimm auch gleich meine Hörner nach dieser Beschimpfung. Übrigens wirst du wohl bald selbst welche erhalten, mein lieber Herr Professor. Es ist keine Zeit mehr für Witze. Bist du wirklich sicher, mein Herr Teufel, dass dir deine überragende Stellung für ewig gewährleistet ist? Dass man dich dort oben nicht für einen Agenten zu halten beginnt, dessen Eifer lau wird, der seine Methoden nicht mehr der Zeit anpasst und wenig einbringt? Dein Amt ist das Wichtigste, das es in der obersten Gerechtigkeitsverwaltung gibt. Aber vielleicht flößt du nicht mehr das alte Vertrauen ein. Es steht keineswegs geschrieben, dass man nicht einmal einen Schlimmeren finden könnte. Mein Lieber, so leicht ersetzt man den ersten der Erzengel nicht. Wenn ich auch gefallen bin, so doch von ganz oben. Schon gut. Doch wenn du die Sterblichen von heute erst besser kennst, wirst du verstehen, was ich meine. Die ganze Ordnung, zu der du als einer der wesentlichsten Bestandteile gehörtest, ist nur noch Verfall und Auflösung. Du musst auch selbst zugeben, dass du dich verwirrt fühlst und wie preisgegeben unter diesem neuen Geschlecht, das sündig, ohne es zu wissen oder wichtig zu nehmen, das keine Ahnung von der Ewigkeit besitzt, aber 10-mal am Tag sein Leben wagt, um mit seinen neuen Maschinen zu spielen, das 1000 Wunder vollbringt, von denen deine Magie nicht einmal träumte, die aber heute in der Reichweite jedes Kindes und jedes Idioten sind. Und welch unvorstellbaren Betrieb in Geschäft und Wirtschaft lassen sie aus diesen Wundern hervorgehen. So. Machen sie Gold. Na bald. Übrigens liegt auch das Gold im Verscheiden. Sie haben Metalle gefunden, die 100.000-mal kostbarer sind. Wie? Das goldene Kalb? Wird morgen schon billiger sein als ein natürliches. So, wecken Sie die Toten auf. Das wäre wohl das Letzte, was Sie möchten. Wieso? Das war doch früher der große Sport. Weil Sie finden, dass jeder einmal in die Reihe kommen soll. Die Zurückkehrenden würden Ihnen den Platz wegnehmen. Ja, das sind Kerle heutzutage. Ich fürchte, dass Sie begriffen haben, und das wird ernst. In meiner besonderen Abteilung habe ich schon recht gut gesehen, dass alles nun eben zum Teufel ging. Die Leute pervertieren sich, konvertieren, kehren zum Beichtstuhl zurück, um zu heiraten oder ein Buch zu schreiben. Sie durchqueren die Religion wie Papierreifen. In Indien lassen sie sich taufen, um ein paar Hosen zu bekommen. In Paris, um in die Akademie zu gelangen. Und erst die Ehen, sie heiraten, lassen sich scheiden, heiraten wieder, sodass die Kirche ganz den Kopf verliert zwischen all den aufgehobenen und den gemischten Ehen, den wirklich und den nicht wirklich Verheirateten. Vor allem mit den Amerikanerinnen, die sich alles erlauben können, ist es zum Verrücktwerden. Armer Teufel. Ja, sicher. Aber auch arme Menschen. Wie schön war die Sünde einst. Ich war ihre Weisheit und ihr Kern. Der Schmerz und die Lust waren für mich die beiden Seiten einer Laute, die ich Orpheus gleich zum Schwingen brachte. Die Schönheit ist verschwunden. Die Sünde hat ihren Wert verloren. Also, her zu mir. Du siehst ein, was dich erwartet, wenn du weiter der alte Teufel aus dem Kasten bleibst? Die dort oben werden dich unmöglich finden. Und du wirst zu nichts mehr gut sein, als die Rosse in der untersten Hölle zu beschicken. Hier auf Erden aber wird man sich nur im Puppentheater dann erinnern, wenn Kasper dich verprügelt. Ja, mag sein, ja. Nach allem, dass ich wirklich zu nichts nutze bin. Vielleicht beruht meine ganze Existenz auf einer falschen Voraussetzung. Ja, und die wäre? Dass die Leute nicht pfiffig genug seien, um sich ganz allein, aus eigener Kraft, ins Verderben zu bringen. Ich sehe nichts, was ich widerlegen könnte. Bist du denn entschlossen? Also gut. Es sei. Wir sind also einig. Ich werde das Fräulein rufen. Bereits geschehen. Einige kleine Tricks habe ich doch noch in meinem Sack. Meister! Meister! Da hinten, das Laboratorium steht im Flammen! Kommen Sie doch! Alles brennt lichterloh! Überflüssig. Schon vorbei. Oh mein Gott. Ruhig. Das war eben wirklich wie in der Hölle. Ach nein. Das also wäre vergleichsweise der erste Akt gewesen. Der Pakt andersherum. Folgen Sie uns jetzt bitte in den Garten, in den Faust sich von den Geschäften des Tages zurückgezogen hat, um nach dem Willen des Autors den Besuch des fahrenden Schülers zu bekommen. Nein, ganz entschieden nein. Ich kann mich nicht entschließen, dieses bisschen Erde und dieses mittelmäßige Haus zu verkaufen. Ich liebe alle diese Dinge, liebe jedes dieser Gewächse, die ich vor mir erscheinen lasse, wenn ich will, und die ich nicht beachte, wenn ich keine Lust dazu habe. Wenn man wüsste, dass ich jeden Morgen erst einmal meine geliebte Platane begrüße und herzlich umarme. Meister. Verehrter Meister. Ist das wirklich wahr? Verzeihen Sie, aber ich bin so bewegt. Ein fahrender Scholar. Willkommen, mein Herr. Aber vor einem Menschen sollte man niemals bewegt sein. Sie sind mehr als ein Mensch, Meister. Wäre es denn möglich, dass ein bloßer Mensch all das geleistet hätte, was Sie vollbracht haben? All die Entdeckungen und diese Bücher, die ich an meinem Ende der Welt so oft gelesen. Oh, Sie kommen vom Ende der Welt, das ist weit. Bitte setzen Sie sich doch. Hier also, in diesem schönen kleinen Garten, weilen Sie zwischen der Größe Ihres schaffenden Genies und der Fülle Ihres Ruhmes, der Ihnen aus der Weite des denkenden Weltalls zurückstrahlt. Gewiss, gewiss. Übrigens glaube ich, dass mein Genie wohl nur in meiner Gewohnheit besteht, das zu tun, was ich kann. Nehmen wir einmal an, das sei genau das, was die Leute Genie nennen. Wahrhaftig, Ihre Bescheidenheit und Ihre Schlichtheit machen mich ganz verwirrt, Meister. Lieber Freund, ich glaube nicht, dass ich bescheiden bin. Und ich hoffe jedenfalls nicht, schlicht zu sein. Doch es ist bedrückend und ermüdend, den großen Mann zu spielen. Aber schließlich, Meister, müssen Sie sich doch des bewundernswürdigen Werks bewusst sein, das Sie den Menschen geschenkt haben. Es ist da. Es ist unsterblich. Wie können Sie verlangen, dass ich etwas liebe, was mich nur traurig zu stimmen vermag? Schauen Sie, wenn ich eins meiner Werke aufschlage, es gut finde und mich bewundere, heißt das doch nur, mich dem, der das schrieb, unterlegen zu fühlen. Heute würdest du so etwas nicht mehr fertigbringen, sage ich mir. Du bist auf dem Abstieg. So ein sehr peinliches Gefühl. Wenn mir aber im Gegenteil der Text absurd erscheint oder in einem Stil, den ich nicht mehr ertragen könnte, schäme ich mich, der Unglückliche gewesen zu sein, der so etwas schreiben konnte. Ja, man entrinnt nicht. Entweder musste man beweinen, was man ist oder was man war. Sie stürzen mich in Verzweiflung. Wer hätte gedacht, dass ich in dem erlauchten Faust diesen Abgrund von Bitterkeit finden würde. Alles, was ich liebe, beleuchten Sie mit einem fremdartigen, kalten Licht. Was ich mir darüber dachte, war offenbar weit entfernt von dem, was man darüber zu denken hat. Ich war voller Fragen und hoffte auf Antworten, die aus Ihrem Munde kommend meine Laufbahn entscheiden und meinem Tun Gewissheit geben sollten. Wenn ich Sie recht verstehe, lieber junger Freund, erwarten Sie Ratschläge von mir. aber der beste Rat ist nicht so viel wert wie die kleinste Unklugheit. Ich versichere Ihnen, dass der Irrtum notwendig ist und dass sich aus den Erfahrungen eines anderen nichts Gescheites ableiten lässt. Nehmen Sie die Politiker. Alle haben Sie die Geschichte studiert, aber offenbar nur, um daraus zu lernen, wie man Katastrophen wiederholt. Sie werden mir also nichts sagen, das ich mit mir nehmen könnte? Ich erhoffte von Ihnen, Meister, etwas wie einen Schlangenbiss der Weisheit in das Fleisch meines Geistes. Die Injektion eines tief und wunderbar verwandelnden Giftes. Ach, geben Sie mir doch wenigstens ein Wort, einen kleinen Satz, den ich mir als Erinnerung an Sie immer wieder vorsagen könnte. Einen kleinen Satz? Oh, bitte. Hütet euch vor der Liebe. Sie verdammen die Liebe? Das habe ich nicht gesagt, das hätte keinen Sinn. Was ist denn der Sinn, bitte? Genau der, der Ihnen eines Tages aufgehen wird. Dies ist kein Rat, sondern ein kleines Geschenk von 5 Worten, das ich Ihnen mache. Darf ich Sie um die Gunst bitten, Sie mir selbst in mein Buch zu schreiben? Ich schreibe niemals mehr selbst. Ich diktiere. Die Tatsache, dass ich meinen Namen eigenhändig unterzeichnen konnte, ist mir einmal teuer genug zu stehen gekommen. Lust? Kommen Sie mit Ihrem Schreibblock. Leben Sie wohl, mein Herr. Kommen Sie gut nach Hause. Ach. So ein alter Clown. Nicht einmal ein Autogramm hat er mir gegeben. Ich habe ihm nichts zu antworten gewusst. Er macht einen so verlegen mit seiner Einfachheit. Aber das ist sicher alles Komödie. Das Allerneueste im großen Stil. Wie er sich lustig macht über mich. Und der Rat, den er mir zuletzt gab. Er hat sich dazu nicht gerade den Kopf zerbrochen. Hütet euch vor der Liebe. Ich werde es übersetzen. Cavia amorem. Auf Lateinisch klingt es nicht ganz so dürftig. Oder lieber cavia amores? Nee. Cavia amorem erinnert an Cave d'Amour. Kein schlechter Name für eine Bunkerbar. Hütet euch vor der Liebe. Ach, dieser Faust ist ein verdammter Possenreißer. Ein Bosnickel, der imponieren will. Und diese angeekelte Miene. Er fasst nicht einmal mehr eine Feder an. Ich an seiner Stelle würde mich anders benehmen. Es ist unnatürlich, so natürlich zu sein. Und wenn man 100-mal übernatürlich ist. Nee, bei allem, was gut und recht ist. Ich liebe die großen Männer, die auch wirklich so aussehen. Olympisch, mit einer riesigen Stirn und dem Zeigefinger daran. Aber wo zum Teufel bleibt denn dieser elende Sekretär? Der Herr hat mich gerufen. Sind Sie der Sekretär des Meisters? Wie es Ihnen beliebt, mein Herr. Sie sollen hier ins Buch einige Worte schreiben, die er so gütig war, für mich zu improvisieren. Für mich, verstehen Sie? Er sagte mir, dass er niemals selbst schreibe und dass Sie... Ja, gewiss, ja. Die Feder drückt ihn und ich ahme seine alte Handschrift großartig nach. Interessieren Sie sich für Autogramme? Unter uns, Sie können das, was ich schreiben werde, sehr anständig wiederverkaufen. Man reißt sich um unsere Manuskripte. Meiner Treu, eine Zeile, die er mit eigener Hand geschrieben hätte, würde ich bis an den Tod bewahren. Aber von Ihnen? Entschuldigen Sie. Natürlich. Wenn es nur von meiner Klaue ist und viel einbringt, wollen Sie es schnell loswerden. Das ist menschlich. Wahrhaftig, ich weiß nicht, was ich Ihnen raten soll. Vielleicht täten Sie gut daran, auch nicht das kleinste Wort meiner Handschrift bis in den Tod zu bewahren. Unter uns, wenn man wüsste, wer... Sie würden schon sehen, was Sie bei den Versteigerungen erzielen würden. Ich kenne nur noch eine andere, die höhere Preise bekommen würde, nämlich das Original eines kleinen, sehr alten und sehr trockenen Gedichtes, das einmal lang, lang ist her, auf eine Steintafel eingegraben wurde. Welches Gedicht? Es nennt sich die 10 Gebote und stellt das einzige Autogramm des Verfassers dar. Also davon, Herr Sekretär, habe ich nun genug. Ihr scheint ja ein Haus voller Witzbolde zu sein. Sie und Ihr Herr, Sie machen sich wohl über alles lustig. Zum Teufel mit solchen Kerlen. Ja, das ist sehr gut bemerkt. Aber lieber Herr, ich schwöre Ihnen bei Ihrem ewigen Heil, dass es nichts Wahreres noch Ernsteres gibt, als was Sie aus dem Munde des Meisters oder dem meinen gehört haben. Aber was soll ich nun eigentlich in Ihr Buch schreiben? Nur die 5 Worte. Hütet euch vor der Liebe. Sehr tief ist das nicht, nicht wahr? Und auch nicht gerade neu. Ich glaube, er hielt mich für einen Simpel. Ach, Sie meinen, er arbeitet nach Maß? Sehen Sie, der Doktor denkt immer ein wenig an den Leuten vorbei, zu denen er spricht. Er weiß so viel von ihnen, dass er sich an niemand Besonderen mehr wenden kann. Er spricht nur Menschheit im Allgemeinen. Verstehen Sie? Vielleicht sogar noch ein wenig weiter. Aber ich soll Ihnen ja Ihre 5 Worte aufschreiben. Hütet euch vor der Liebe. Sie finden das zu einfach? Wetten, dass Sie auf diesem Gebiet Novize sind, nur werden Sie doch nicht rot. Rot werden soll man immer erst hinterher. Kommen Sie, wir werden über all das reden und auch über vieles andere. Hey, hey, hey, nicht so heftig, verdammt nochmal, Sie schleppen mich ja fort. Verzeihung, Meister, ich komme schon. Ist er gar nicht da? Meister? Mir war doch, als ob er mich gerufen hätte. War er es wohl oder der andere? Oder gar ich selbst? Alles geht so seltsam zu in meinem Kopf, seitdem ich zu diesem großen Herrn des Geistes gekommen bin. Oft habe ich die Empfindung, dass in der Luft, in den Vorhängen, in den Bäumen jemand ist, der mich niemals allein lässt. Und ebenso, dass er in mir niemand mehr ist. Ich kann an nichts mehr denken. Es gibt so viel Denken hier. Vielleicht fühle ich zu sehr, dass alles, was ich denken könnte, so wenig zu bedeuten hätte. Da bin ich, Fräulein. Aber holen Sie rasch etwas zum Schreiben. Ich möchte hier diktieren. Die Ideen kommen in Menge. Diese Rose für Sie. Oh, danke, Meister. Wie herrlich frisch sie ist. Und wie stark sie duftet und wie süß. Gewiss. Aber die Einfälle lieben nicht zu warten. Sind Sie soweit? Legen Sie die Rose dorthin. Ich werde ohne Plan diktieren. Ich bin bereit, Meister. Aber ich bin's nicht mehr. Ein göttlicher Abend. Ein göttlicher Abend? Aber nicht doch. Ich diktiere doch nicht. Ich bin. Der Abend ist göttlich. Zu köstlich. Zu sanft. Zu schön fast. Die Erde ist zu zärtlich. Soll ich da bleiben? Sie wollen allein sein. Nein. Es ist zu viel für einen. Sie sollen bleiben. Sollen wie ich den frischen Duft genießen, zu dem das Ende des Tages meine Blumen inspiriert. Sie wollen wirklich nicht arbeiten? Es ist viel weiser, mit der Belohnung anzufangen. Dieser Augenblick ist so kostbar. Er nimmt mich gefangen wie jene Akkorde, die über die Wünsche unseres Gehörs hinausgehen und unser ganzes Wesen schmelzen lassen. Alle Dinge rings um uns singen. Die ganze Schönheit dieses Tages singt, bevor sie stirbt. Sie sind es, der singt, Meister. Sie sind wie ein Gott heute Abend. Sie tun mehr als leben. Sie scheinen selbst einer jener Augenblicke zu sein, die so wunderbar von allen Nächten erfüllt sind, die sich dem Tod entgegenstellen. Ihr Antlitz in dieser Stunde ist das schönste von allen ihren Gesichtern. Nein, ich habe sie noch niemals richtig erblickt, weil ich an ihnen noch niemals diese höchste Sanftmut sah, an diesen Blick, der so viel größer ist als alles, was er sieht. Sie werden doch nicht sterben. Woran denken Sie? An nichts. Aber irgendetwas wird sich entscheiden. Ich weiß es eben daher, dass ich an nichts denke. Aber was? Etwas. Und vielleicht auch noch etwas anderes. Doch mein Leib weiß noch nichts. Und mein Geist schweigt. Nur diese Stunde singt. Und die Verschwendung des Abends. Seltsam. Auch ich denke an nichts. Dieser Abend ist zu schön. Es gibt nichts mehr zu denken. Wie alt sind Sie? Ich? Ich könnte seit 5 Jahren verheiratet sein. Ich könnte seit langem tot sein. Seit sehr langem. Ich bin jung gewesen, Lust. Aber gewiss waren Sie niemals so schön. Ich bin jung gewesen, Lust. Ich bin alt gewesen und dann wieder jung. Ich habe mehr als eine Welt durchlaufen. Und jetzt? Und jetzt ist es so, dass ich bin, der ich bin. Und nicht mehr glaube, etwas anderes zu sein. Wie viele Hoffnungen und Enttäuschungen, wie viele Triumphe und Niederlagen braucht es, um da hinzukommen. Aber ich bin soweit. Mit ein wenig mehr Geist wäre ich durch den Geist allein dahin gekommen. Herr Meister, ich verstehe nicht alles, was Sie sagen. Sie sprechen, aber Sie sprechen nicht zu mir. Doch heute Abend brauche ich keine Idee zu folgen. Ihre Stimme ist es, die mich mitzugehen heißt. Wie eine Musik. Sie erregt mich bis zum Weinen. Ich bin überglücklich und dennoch am Ersticken, weil ich keine Worte finde, mein Herz von dieser Überfülle zu befreien. So wäre ich am Gipfel meiner Kunst. Ich lebe. Und ich tue nichts als das. Kein Rest, keine Tiefe mehr. Das Unendliche ist umgrenzt. Ich bin, der ich bin. Das ist wohl ein Werk zu nennen. Leben. Ich erkenne. Ich atme mein Meisterwerk. Aus jedem Augenblick entstehe ich für den nächsten. Leben. Ich atme. Liegt nicht alles darin? Ich atme. Tief jedes Mal und immer zum ersten Mal schlage ich diese inneren Flügel auf, die der wahren Zeit in Takt schlagen. Sie tragen das Seiende von dem Gewesen zu dem herüber, was sein wird. Ich bin. Ist das nicht etwas Ungeheures? Sich so über dem Tod in der Schwebe halten, wie wenn ein Stein sich in der Luft hielte. Ich atme. Der Duft meiner Blumen will, dass ich atme. Und der Geruch der frischen Erde, immer ersehender, immer ersehnenswerter, kommt auf den Mächten meines Hauchs zur Ruhe. Atmen und sehen. Die Fichte dort, sie könnte auch eine Eiche sein. Ich würde sie sehen. Das glänzende Schieferdach dort könnte ebenso gut ein stiller Wasserspiegel sein. Ich würde ihn sehen. Was bedeuten denn die außerordentlichen Visionen, welche die Asketen erflehen, vor dem Wunder zu sehen, was ist? Die Seele ist ein Bettelweib. Welch hartnäckiges Denken, welch glühender Traum könnte sich eine Sonne wie die sich erschaffen, die so großmütig leuchtet und ihr Purpurblut für alle Welt vergießt? Ich kann nicht mehr so weit entfernt sein. Es wäre, als ob ich von mir selbst fortbliebe. Was er wohl sagen würde, wenn ich ihm die Hand küsste. Ich atme und ich sehe. Aber was das Gegenwärtigste in aller Gegenwart ist, ich berühre und mit einem einzigen Schlage finde und schaffe ich das Wirkliche. Und nichts weiter. Er spricht, ich spreche und unsere Worte begegnen sich nicht. Und dennoch, die Stunde ist so erfüllt, dass selbst zwei so verschiedene Wesen gleich überschüttet, gleicherweise zu reich und wie belastet mit der Fähigkeit sind zu einem beinahe unerträglichen Glück, das noch nicht sein Verströmen fand und noch nicht seine Grenze. Sie wollen hineingehen? Nein, noch nicht. Komm, machen wir einen Gang durch den Garten, den die Nacht schon einlullt und dessen Schatten uns in ihre verwirrende Sanftmut locken. Mit Freuden, aber ich bekomme Durst. Lassen Sie mich diesen schönen Pfirsich pflücken. Wie gut er ist. Jetzt sieh, Und jetzt wieder ich. Komm. Wieder mal als Schlange im Baum. Warum es immer Obst sein muss. Und niemals fällt es jemand ein, mir den kleinsten Apfel, Pfirsich oder Birne anzubieten. Undankbarkeit gegen den Teufel ist offenbar Pflicht. Boah. Was wäre Liebe ohne mich? Ein tierischer Akt, eine periodische Verbindung nach den Regeln der Naturgeschichte. Aber diesmal, mein werter Faust, habe ich nicht eingeblasen. Als diskretes Reptil ließ ich nur den Garten, die Düfte, den Abend und nach der ewigen Formel die Nachbarschaft zweier Körper wirken. Was dies zärtliche Diktat wohl seinerseits diktieren wird. Die kleine Nutte hat es ordentlich gepackt. Aber der Liebhaber scheint nicht mehr sehr aktiv. Hütet euch vor der Liebe. Bücher. Aha. Hier also ist es, wo er sich einschließt und mit dem Inhalt seines Gehirns amüsiert. Wo er aus dem, was er weiß und dem, was er nicht weiß, jene Mischung zusammenrührt und wiederkaut, die die Menschen denken nennen. Aha. Dort schläft der Student. Wie ich ihn hingebannt habe, auf seinem Folianten. Ach, wie süß er schläft. Schlafen zu können. Welch ein Traum. Faust macht sich über mich lustig, aber ich werde mich mit seinem Haus befassen, das Angst in der Luft und in den Schatten ist, ein Seufzen in den Möbeln und ein Schauder in den Wandvorhängen. Und Lust und der Student, ich will sie auf den Wegen des Fleisches fortreißen und ihre nächtliche Widerstandslosigkeit mit Träumen der Liebe besäen. Die Lampe flackert so seltsam. Ein Buch, um nicht zu denken. Aber welches Buch, armes Herz, könnte mich in dieser Nacht zu einem anderen Leben als meinem eigenen verführen? Ein Buch, um es zwischen meine Seele und mich zu legen. Ach, ich glaube, dass ich niemals mehr lesen würde. Sie haben ganz recht, liebes Fräulein. Alles dummes Zeug, das Gedruckte. Da ließen sich ganz andere Sachen träumen. Sie? Einen Roman? Lesen Sie doch lieber den, der sich unaufhörlich in Ihrem Kopf schreibt und ebenso lebendig ist wie Sie selbst. Wenn nicht mehr. Da. Hören Sie? Der Student. Er ist noch hier. Ein liebenswürdiger junger Mann. Ich fürchte, der Doktor hat ihn hinausgeworfen. Aus reinem oder unreinem Wohlwollen habe ich ihn zurückgehalten. Ich möchte ihn in die wahre Weisheit einführen. Sehen Sie, mein Unterricht hat schon Ergebnisse. Ich schläfere ein wie ein richtiger Professor. Der Unglückliche, so jung, er ist verloren. Ach, Sie interessieren sich also für den jungen kleines Fräulein? Ich kenne ihn gar nicht. Aber ich kenne Sie. Ich zittere für einen Mitmenschen. Schauen Sie ihn wenigstens an. Geben Sie mir die Lampe. Hübsch, nicht wahr? Oh, ja, ist es schon wert, dass man sich mit ihm beschäftigt und ihn dem Dämon streitig macht. Das arme Kind. Man muss ihn warnen. Herr, wachen Sie auf! Herr! Nutzlos, er schläft auf meine Weise. Ich will den Meister holen, nur er kann ihn weg. Der Meister? Würde er nicht erstaunt sein über die Anteilnahme, welche Sie diesem durchreisenden Baccalaureus entgegenbringen, der sich ohne sein Wissen bei ihm festgesetzt hat? Faust liebt die Jugend nicht. Ob er viel Geschmack an der edelmütigen Erregung seines Fräuleins aus Kristall für diesen schönen Vogel hier finden wird? Es ist wirklich ein recht hübscher Junge. Mein Gott! Nein, nicht fluchen, bitte. Sagen Sie, was erhoffen Sie eigentlich von unserem Faust? Er ist noch kälter als ich. Weiß ich es denn? Wenn er nicht da ist, scheint er mir ganz nah. Und seine Gegenwart berührt mich immer wie eine Unmöglichkeit. Denn ihn zu sehen, heißt nicht mehr an ihn zu denken. Der Pfirsich, den Sie mit ihm teilten, war gut? Oh, er war köstlich. Warum fragen Sie mich das? Er stammte aus meinem Garten. Ich soll dem Herrn das rote Zimmer richten mit einem tüchtigen Feuer drin. Immer aufmerksam, der Doktor. Aber ich habe noch zu tun. Fräulein, die Köchin möchte morgen früh weg. Wenn Sie... Ich komme. Pflichtgefühl erleichtert mir die Arbeit oft. Komisches Mädchen. Zwischen Mann und Frau gibt's doch keine drei Möglichkeiten. Ach, ob es etwas ist, was ich gar nicht kenne? Sobald diese armen Narren sich vom sicheren Pfad ihres Instinkts entfernen, werde ich ganz konfus. Aber nun zu dir, Dummkopf. Aufstehen! Sie hier? Ja. Eben habe ich von Ihnen geträumt. Was war am Schluss? Aber vorher, welche Wonne. Diese weichen, warmen Glieder, die mich umschlangen. Ach, dieses Entzücken. Es war wie höchste Angst. Aber was tue ich eigentlich hier? Ich glaube, der Doktor möchte wohl den allzu schroffen Eindruck, den er Ihnen gemacht haben muss, etwas abmildern. Auch große Männer müssen sich manchmal neu inszenieren. Und dann, da Sie mir nach Ihrem Traum so geneigt scheinen, den guten Gaben des Lebens zuzulächeln, dachte ich mir, dass es Sie vielleicht interessieren würde, die Bekanntschaft einer jungen Dame zu machen, die sich langweilt und ähnlich träumt wie Sie. Außerdem ist sie Fausts Sekretärin. Hm. Sind Sie vielleicht der Vater des Fräuleins und wollen Sie versorgen? Ich? Nein, ich habe keine Kinder. Mit wem habe ich denn eigentlich die Ehre? Sie werden es doch nicht glauben. Zum Donnerwetter, Sie müssen doch irgendetwas im Leben tun. Oh ja, sogar gewissermaßen alles. Ich bin Professor für Existenz. Ich lehre zu lieben, was man möchte und zu fliehen, was einem unangenehm ist. Ich mache das Leben angenehmer und einfacher. Dabei mache ich keinen Anspruch auf Dank. Mein Wahlspruch heißt, ich diene. Sie dienen. Einstmals schleuderte ein stolzer Abtrünniger dem Himmel ganz das Gegenteil entgegen. Das war noch ein Kerl. Ja, andere Zeiten. Was mich betrifft, ich diene. Und zwar sofort. Ohne Geschwätz, ohne Feilschen. Teufel! Ach, soll das eine Anrufung sein? Oh, vielleicht ein unwillkürliches Bedauern, dass es ihn nicht mehr gibt. Er war die Gefälligkeit selbst. Man verkaufte sich und er überschüttete einen mit allem. Man musste nur darauf achten, im richtigen Augenblick das Nötige zu tun, um ihm die liebe Seele wieder aus den Klauen zu reißen. Diese Schufte. Und Sie billigen das? Immerhin so als Arbeitshypothese. Stellen wir uns einmal vor, dass Besagter noch existiere. Man kann doch nie wissen, hm? Was wären dann Ihre Wünsche? Meine Wünsche? So groß ist die Auswahl gar nicht. Ich kann sie an den Fingern einer Hand abzählen. Stark sein. Eins. Schön sein. Zwei. Geliebt werden. Drei. Reich sein. Vier. Überlegen sein. Fünf. Drei davon können Sie gleich wieder abziehen. Ich bin stark, fühle mich hübsch genug und werde schon von alleine geliebt werden. Sich dabei vom Teufel helfen zu lassen, das wäre doch zu beschämend. Och, eines Tages werden Sie weniger heikel sein. Nie. Von der Liebe versteht der Teufel nichts. Hä? Er sieht darin nur einen bestimmten Zweck, der sich durch Komplimente, Pralines und Zaubertränke erreichen lässt. Ich aber will die große Liebe, die unser Lebensgefühl zur Macht eines Liedes steigert. Eine Hymne auf den Gipfeln gesungen. Hä? Sie verstehen mich nicht? Nein, ich weiß wirklich nicht, was Sie meinen. Gehen Sie und fragen die Nachtigallen. Ach, lassen wir die Vögelein. Aber reich sein, hä? Das ist doch etwas. Nee, vielen Dank. Reich werden heißt, sich selbst verlieren. Sogleich beginnt man, die anderen nachzuahmen. Schlösser, Geliebte, Perserteppiche, Kunstsammlungen, die man nicht einmal mehr selbst kauft. Es gibt ja immer nur dieselbe alte Leier, mit dem Überfluss fertig zu werden. Und sofort verliert man seine Freunde, meistens in Person, immer aber in Gemüt und Stimmung. Ich möchte ich selbst bleiben. Mhm. Ja, ja. Bleibt also das Überlegen sein. Was verstehen Sie darunter? Ich möchte groß sein. Groß wie Faust. Den Geist durch den Geist beherrschen. Aber es ist unmöglich. Für Sie allein freilich. Aber ich sagte ja, dass ich immer gerne behilflich bin. Ich glaube, Sie wollen mich in Versuchung führen. Warum nicht? Ja, Sie gefallen mir, junger Mann. Sie scheinen mir auf die höchste aller Sünden zu zielen, die alle Tugenden in Sold nimmt. den Hochmut. Entschuldigen Sie, Sie sagen mir da die tollsten Dinge, machen mir ungeheuerliche Versprechungen. Entweder sind Sie verrückt oder ich. Oder Sie wollen sich über mich lustig machen. Wer sind Sie denn wirklich? Schwer zu sagen. Es gibt so viele Namen für mich. Jeder, der mich anruft, nennt mich anders. Du bist der Teufel! Ja, Sie sind ein bisschen schwer von Begriff, lieber Freund. Satanas, verschwinde! Unbesorgt! Wir sehen uns wieder! Wieder! Dreckiger Teufel, hol dich selber! Sie sind noch da? Und allein? Gott sei Dank. Das heißt, jetzt nicht mehr. Ich wollte nur einige Bücher zurückschicken. Bleiben Sie! Haben Sie Mitleid mit mir, Fräulein? Ich habe Ihnen so viel zu sagen. Mir? Ihnen. Sie sind das erste menschliche Geschöpf, das ich in diesem Haus voller Ungeheuer erblicke. Ihr Faust ließ mich zu Eis erstarren. Ich brachte ihm mein Herz, meinen Glauben, meine Bewunderung. Aber er hat keine Spur von Gefühl. Oh, Sie kennen ihn nicht. Er und gefühllos? Wenn er Ihnen kalt und fern erschien, so wahrscheinlich nur, weil sein Geist mit einer Idee befasst wird, die unsere Möglichkeiten übersteigt. Mag sein. Sie scheinen ihn ja gut zu kennen. Aber der andere... Ich sah sie unter seinen Händen schlafen und ich zitterte um sie. Um mich? Oh, süßes menschliches Wesen unter all diesen Scheusalen. Doch, er konnte einem schon Angst machen. Ja, das ist doch alles, was er kann. Meinen Sie? Er amüsierte mich erst und schmeichelte mir. Aber dann hatte ich das fürchterliche Gefühl einer bedrückenden Gegenwart. Immerhin, unter den Dingen, die er mir versprach, wenn ich ihm folgte, ist eines... Und das wäre... Sie? Sie träumen noch. Ich könnte in einem Zug Ihr ganzes Wesen malen. Sie sind wie... wie durchsichtig für mich. Ach, für Sie auch? Und was sehen Sie denn? Dass Sie schlechthin der völlige Gegensatz des widerlichen Gesellen sind, der mich eben mit seinen schleimigen Redensarten vergiften wollte. Ich bin doch kein Engel. Gottlob! Engel hätten weder Ihre Gestalt, Ihre Augen, Ihre süße Stimme, noch ein Herz, das für den unbekannten Schläfer schlug. Haben Sie weiter Mitleid. Denken Sie, was ich durchgemacht habe. Dieser Faust, der mich so enttäuschte und in mein Nichts zurückwarf. Der andere, der seine Netze nach meiner Seele stellte und alles durcheinander brachte, was einem das Leben lebenswert macht. Und nun Sie, das menschliche Wesen, meinesgleichen, meine Schwester. Nein, mehr als Schwester. Sie, das Leben selbst. Nicht. Hüten wir uns vor der Liebe. Auch Sie sagen das. Aber auf Ihren Lippen wird das Wort zum Gesang. Liebe ist etwas, das wehtut. Sehr weh. So lieben Sie jemand? Ich weiß nicht. Sie sollten zur Ruhe gehen. Schlafen? Meinen Sie, dass ich nach Begegnungen wie diesen Lust zum Schlafen hätte? Die mit Ihnen gibt mir den Rest. Lieber Freund, ein Augenblick hat uns zueinander gebracht. Ich glaube nicht, dass wir füreinander bestimmt sind. Sie nennen mich menschlich. Wenn ich Ihnen gestände, dass es in mir etwas gibt, dem nichts Menschliches Genüge tun kann? Ich verstehe das selbst nicht. Und du leidest? Arme. Und Sie sagen du zu mir? Um Abschied von Ihnen zu nehmen. Sie schicken mich dem Teufel zurück. Mein Faust. Hörspiel nach dem gleichnamigen Theaterstück von Paul Valéry. Aus dem Französischen von Ernst Wilhelm Eschmann. Die Rollen und ihre Sprecher. Faust, Günther Hardank. Diener, Helmut Wittig. Student, Klaus Schwarzkopf. Mephistopheles, Paul Hoffmann. Einsiedler, Theodor Loos. Fräulein Lust, Gisela Zoch. Sowie das Orchester Kurt Edelhagen. Hörspielbearbeitung Ernst Wilhelm Eschmann. Komposition Siegfried Franz. Regie Gerd Westphal. Produktion Südwestfunk 1954.